Kundgabe 488. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.06.1938. Sammeln irdischer Güter. Hindernis. Jeglicher Dienst, der dem Herrn erwiesen wird, sei es zur Verbreitung seiner Lehre oder zur Belehrung der Irrenden, wird dem göttlichen Heiland wohlgefällig sein. Denn es ist ein jedes dienende Herz, ein williges Kind Gottes. Und es erfüllet sonach seine Erdenaufgabe mit allem Eifer. Wohingegen der Menschheit trachten, nur dem Erringen irdischer Güter gilt. Dort wird sich bald eine Lehre bemerkbar machen, die so recht die Nichtigkeit der Welt kennzeichnet. Jeder irdische Gewinn ist begrenzt, vergänglich und völlig wertlos für die Ewigkeit. Doch wer dienet hier auf Erden, dem erschließt sich bald ein Reich, das unerschöpflich ist an Weisheit und überall den göttlichen Schöpfer verrät. Arge Menschen werden keine Freude finden an geistiger Betätigung. Ihnen gibt die Welt voll und ganz, was sie begehren. Sie gehen den Weg auf Erden in völliger Unkenntnis, sind jedoch mit irdischen Genüssen vollauf gesättigt und verlangen für die Zeit ihres Erdendaseins keinerlei Aufklärung, die sie in ihrem weltlichen Genuss beschneiden könnte. Wäre irdischer Vorteil aus solchen zu entnehmen, dann würden sie um dieser Willen auch Anhänger der Lehre Christi werden. Das heißt, nach außen hin gelten sie oft als eifrigste Vertreter des Wortes Gottes. Doch verbinden sie nicht im geringsten geistiges Denken mit diesem reinen Wort Gottes, sondern immer nur ist erst ihre Stellung, ihre Existenz und ihr Erwerbssinn das allein Ausschlaggebende. Wo dieses aber hinten angestellt werden sollte, dort gibt man leichten Herzens lieber den Glauben hin. Jeder noch so geringe Fortschritt im Geistigen aber muss hinfällig werden, wenn das Interesse des Menschen ausschließlich nur dem Erwerben irdischer Güter gilt. Doch die allergewaltigsten und verschiedenartigsten Hinweise werden solchen Menschen noch gegeben werden, auf dass sie das Nutzlose des irdische Gütersammelns einsehen lernen. Dann aber werden diese Menschen große Anstrengungen machen müssen, um sich in kurzer Zeit auch einen Fortschritt im Geistigen zu schaffen, was ihnen ihr Verweilen im Jenseits erleichtern soll. Denn der Herr sorget für alle. Er vergisset nicht, die in der Dunkelheit wandeln. Er will auch die Erkenntnis denen geben, die allzu sehr Kinder der Welt sind, wenn sie nur dieser Zeichen achten und in gutem Willen alles aus der Hand des Vaters entgegennehmen. Dann wird es ihnen zum Segen gereichen und sie werden die Zahl derer vergrößern, denen das ewige Leben bereitet ist, durch Christus, unseren Herrn. Amen.